sunshine, mandstand, jeg så den helt. Blauer himmel, fortsat i skat, danset man, ikke lille dich. Kom doch heute zu mir, ich bin heute so allein. Man kann denn träumen und glücklich sein. Übers Land, alles wird wieder grün. Man geht dann Hand in Hand, alle Blumen, die blühen. Komm doch und sing mit in mir. Das Glück herbei, alles wird dann wieder schön. Man sagt sich dann so allerlei, es wird alles vorübergehen. Bleib doch heute bei mir, du bekommst dann von mir ein Herz voll Liebe und noch viel mehr. Übers Land, alles wird wieder grün. Man geht dann Hand in Hand, alle Blumen die blühen. Der Sommer zieht übers Land, alles wird wieder grün. Man geht dann Hand in Hand, alle Blumen.